Morning. Guten Morgen. We are at verse 8. My goodness, it looks like it's going to be a very long series. Wir sind bei Vers 8. Meine Güte, sieht so aus, als würde die Serie sehr lang werden. But I decided to do that, so I will do it. Aber ich habe mich dafür entschieden, also mache ich es. For no matter how hard they try, God finds no pleasure with those who are controlled by the flesh. Römer 8, Vers 8. Denn wie sehr sie sich auch anstrengen, Gott hat keine Freude an denen, die sich vom Fleisch beherrschen lassen. You know, I did a whole series of teaching, I don't know if it's on the internet or my people took it off, I don't know. Ich habe eine ganze Lehrreihe gemacht, weiß aber nicht, ob sie im Internet ist oder meine Leute sie entfernt haben. But I did a whole teaching called, a series called about pleasing God. Es war eine ganze Lehrreihe zum Thema Gott gefallen. It was the series that actually Daniel translated. Daniel hat übersetzt. And it was the series that Daniel loved and hated most. Und es war die Reihe, die er am meisten geliebt und gehasst hat. Isn't that true, Daniel? Nicht wahr, Daniel? Schau. There's a huge difference between being unconditionally loved by God. Schau, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen bedingungslos von Gott geliebt zu sein or being pleasing to God. Oder Gott wohlgefällig zu sein. You know, even with Jesus we see the same thing. Sogar bei Jesus sehen wir das Gleiche. The heaven opens and heaven says, this is my beloved son in whom I am well pleased. Der Himmel öffnete sich und eine Stimme sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So people say, you see, God was already pleased with Jesus before he started the ministry, did everything. God is pleased with us because of the cross. Leute sagen also, siehst du, Gott hat bereits Freude an Jesus, bevor er seinen Dienst begann und die ganzen Werke des Vaters tat. Gott hat Freude an uns wegen dem Kreuz. No. Nein. God has unconditionally loved you before anything ever happened. Gott hat dich bereits bedingungslos geliebt, bevor irgendetwas passierte. That will never change. Das wird sich nie ändern. God has accepted you because of the cross. Gott hat dich aufgrund des Kreuzes angenommen. That will never change. Das wird sich nie ändern. I have accepted Clayton, my son, and I adopted him. That has nothing to do with him. Ich habe Clayton, meinen Sohn, angenommen und ihn adoptiert, und das hat nichts mit ihm zu tun. I'm pleased with him most. Meistens freue ich mich über ihn. He's a very fine young man. Er ist ein sehr feiner junger Mann. But there are moments that I'm not pleased with him. Aber es gibt Momente, in denen ich mich nicht über ihn freue. I love him, but I'm not pleased. Ich liebe ihn noch, aber freue mich nicht. You see, when the Bible says that God first said about Jesus, this is my beloved son in whom I'm well pleased, whom you shall hear. Wenn Gott zuerst über Jesus sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. If you take the whole Gospels in the context, you will find this verse. Wenn du die ganzen Evangelien und den Zusammenhang betrachtest, wirst du diesen Vers finden, wo Jesus sagt, you will find that Jesus said, my Father is pleased with me because I always do what pleases him. Mein Vater hat wohlgefallen an mir, denn ich tue immer, was ihm Freude macht. You see, verse 8 tells us, it doesn't matter how hard you try, God finds no pleasure in those who are controlled by the flesh. Vers 8 sagt uns, dass es egal ist, wie viel Mühe du dir gibst. Gott findet keinen Gefallen an denen, die vom Fleisch bestimmt werden. I'm going to bring a little abstract example here, because the Bible uses also that abstract example. Lasst uns ein abstraktes Beispiel hernehmen, denn die Bibel verwendet auch dieses abstrakte Beispiel. You can make a very simple decision, du kannst eine ganz einfache Entscheidung treffen, that you are selling all of your possessions, dass du alles verkaufst, was du besitzt, and you are donating it to Brazilian Kids Care to save some poor children. Und den Erlös an Brazilian Kids Care spendest, um ein paar arme Kinder zu retten. Very nice, huh? Sehr nett, oder? The team of Brazilian Kids Care will most likely think highly of you and applaud you. Das Team von Brazilian Kids Care wird wahrscheinlich eine hohe Meinung von dir haben und dir applaudieren. Will God be pleased in that action? Wird Gott Gefallen an dieser Tat haben? It could be, but it could be that he's not pleased. Könnte sein, aber könnte auch sein, dass er keine Freude daran hat. Paul says, even you give all of your possessions to the poor, but if you don't love, you're nothing. Paulus sagt, selbst wenn du alles, was du hast, den Armen gibst, aber nicht liebst, nützt es dir nichts. So no matter how hard you try, Paul says in verse 8, those who are controlled by the flesh, means by the selfish nature, they can't please God. Also, ganz egal, wie sehr du dich anstrengst, sagt Paulus hier in Römer 8,8, die, die vom Fleisch beherrscht werden, also von ihrer egoistischen Natur, können Gott nicht gefallen. So here's the question. Die Frage ist also, why are you selling everything and giving it to the kids? Warum verkaufst du alles und gibst das Geld den Kindern? Because I really want people to see how generous I am. Denn ich möchte wirklich, dass die anderen sehen, wie großzügig ich bin. I want people to see that I care about the kids. Ich möchte, dass die Leute sehen, dass ich mich um die Kinder kümmere. The moment this is your motive, you're actually controlled by the flesh, by your own selfish nature. In dem Moment, in dem das dein Motiv ist, wirst du in Wirklichkeit vom Fleisch, also deiner eigennützigen Natur, beherrscht. Das ist ein Haken. So you can't please God. Damit kannst du Gott nicht gefallen. It doesn't please him anymore. Er hat daran keine Freude mehr. Every time we make a single decision based on our selfish, self-focused nature, God cannot be pleased, no matter how hard you try. Jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, die unserer egoistischen, selbstfokussierten Natur entspringt, können wir Gott nicht gefallen, egal wie sehr wir es versuchen. Reinhard, I really want to please God. Reinhard, ich will Gott wirklich gefallen. Well, without faith it's impossible. So first of all, believe in what happened at the cross. Nun, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Glaub also zuerst an das, was am Kreuz geschah. Secondly, simply stop living by the impulses of your own selfishness. Zweitens, höre einfach auf, nach den Impulsen deiner eigenen Selbstbezogenheit zu leben. Because if you don't, you can try hard from early morning till late night and you still have not pleased God, because you can't. Denn wenn du das nicht tust, kannst du dich von frühmorgens bis spätabends abmühen und wirst Gott immer noch nicht gefallen, denn du kannst es nicht. It's funny how sometimes we fool ourselves. We would never say that consciously. Es ist komisch, wie wir uns manchmal selbst hinters Licht führen, was wir natürlich nie bewusst sagen würden. You know, but kind of deep in our heart, we many times have this attitude. Aber tief in unserem Herzen haben wir oft folgende Einstellung. Unknowingly and unconsciously, subconsciously. Unwissentlich und unterbewusst. We have this attitude. Es ist die Einstellung. Ah, God doesn't see what's deep down in my heart. I'm just doing it. Ach, Gott sieht nicht, was tief drin in meinem Herzen ist. Ich mache es einfach. God knows every single motive of every single action that you do. Gott kennt jedes einzelne Motiv von jeder einzelnen Handlung, die du tust. And I'm telling you, if there is an ounce of self-focused or selfishness anymore, you can try as hard as you want, God will never be pleased. Und ich sage dir, sollte da ein Quäntchen Egoismus oder Selbstbezogenheit dabei sein, kannst du dich so sehr anstrengen, wie du willst, es wird Gott niemals gefallen. Because God's nature is selfless. Denn Gottes Wesen ist selbstlos. Because God is love and love never seeks its own interest. Denn Gott ist Liebe und Liebe sucht niemals ihren eigenen Vorteil. So let's live a life that pleases God, which means stop trying so hard to be selfish. Lasst uns also ein Leben führen, das Gott gefällt, was bedeutet, hör auf, dir so viel Mühe zu geben, egoistisch zu sein. If we would learn the secret of self-surrender, wenn wir das Geheimnis der Selbsthingabe lernen würden, life would be abundant. Wäre unser Leben überfließend. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören. Tomorrow we're gonna continue. Morgen machen wir weiter.